Dieses Jahr ist bei der CSU in Seeon demonstrativ gute Laune angesagt. Nützen Sie einmal die Gelegenheit, das neue Jahr so optimistisch wie der Alexander und ich zu beginnen, mit neuer Frisur, neuem Schwung. Ja, das ist insgesamt positiv, mache ich auch. Die Frisur war ein Unfall, aber ich kann gerne darüber erzählen. Ja, aber es sieht gar nicht einmal so viel schlechter aus. Also es sieht gut aus. Gut. Wenn du das sagst, heißt es natürlich ja, was. Ja, es ist jetzt in dem Fall höchstes Lob. Ja. Feixen, der Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und sein erster Gast an diesem Tag, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Dabei ist es ein Jahr, auf das die CSU durchaus nervös blickt, nach den Verlusten 2018 bei der Landtagswahl. Neben der Kommunalwahl steht in diesem Jahr nun auch die Europawahl an. Und diese wird als eine der Hürden 2019 gesehen. Nicht nur, weil die CSU mit Manfred Weber den Spitzenkandidaten stellt. Für die Unionsparteien geht es auch darum, wie viele Wähler sie als Volksparteien noch erreichen können. Streit soll deshalb nicht wieder die Schlagzeilen dominieren. Der künftige CSU-Parteichef Markus Söder spricht von einem Neuanfang und kündigt an, die Partei durchlüften zu wollen. Sie soll weiblicher, jünger und offener werden und auch anders, was das Auftreten angeht. Dass wir insgesamt auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren, dass wir das, was in Bayern sich auch im letzten Jahr als Auftrag an uns ergeben hat, annehmen, mit einer konstruktiven, mit einer auch deutlich sympathischeren Haltung auch breitere gesellschaftliche Schichten ansprechen, sagt Söder. Und sogar Alexander Dobrindt versucht, mildere Töne anzuschlagen. So hat er zwar auch in diesem Jahr wieder einen Namensartikel in der Zeitung Die Welt veröffentlicht, aber statt des Aufrufs zu einer, wie er es 2018 mit dem historisch mehr als umstrittenen Begriff bezeichnete, konservativen Revolution, ist es dieses Mal ein Plädoyer für die Volksparteien. Auch mit Blick auf die Europawahl. Es ist unser Auftrag, dass wir die Europawahl positiv bestreiten. Es geht darum, die europäische Idee positiv weiterzuentwickeln. Durchaus ein neuer Ton in der Europapolitik der CSU, den wohl auch der erste Gast aus dem Ausland noch mal verdeutlichen soll. Der Oppositionsführer im griechischen Parlament, Kyriakos Mitsotakis von der Nea Demokratia, die Partei, die zu der Zeit in Griechenland die Regierung stellte, als unter anderem Dobrindt den Austritt des Landes aus der Eurozone forderte. Das sei Vergangenheit, sagt Mitsotakis. Schon am Nachmittag kam auch Bundesinnenminister und noch Parteichef Horst Seehofer auf einen kurzen Besuch vorbei. Scheint frisch zu sein. Merkt er erstmal an. Wie schon vorher Markus Söder gibt auch er zusammen mit Dobrindt draußen bei Minusgraden eine Pressekonferenz. Bei so einer Klausur zählen eben auch die schönen Bilder und davon bietet das Kloster am Seeoner See im Chiemgau einige. Aber eben vor allem draußen. Seine 49. CSU-Winterklausur sei das nun schon, die der Landtagsfraktion mitgezählt. Ein besonderer Moment für ihn, sagt Seehofer. Zumal ich mit Sicherheit zum letzten Mal als Parteivorsitzender der CSU eine Winterklausur meiner Partei begleite. Innenminister bleibt er allerdings. Deshalb spricht er in Seeon unter anderem über seine Pläne zu schärferen Abschieberegelungen. Gleichzeitig versucht er sich auch, geläutert vom vergangenen Jahr zu geben. Einen Streit wie 2018 mit der CDU will auch er nicht mehr. Die Unionsparteien müssten nun die Herausforderungen des Jahres annehmen. Und vor allem Wert darauf legen, dass wir in der Union geschlossen auftreten. Dobrindt spricht von einer Schicksalsgemeinschaft von CDU und CSU. Als Zeichen der neuen Geschlossenheit soll morgen Abend die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer anreisen und bis Samstagmittag bleiben. Thematisch hat die CSU sich bei dieser Klausur ansonsten breit aufgestellt. 7 Papiere stehen zur Debatte, unter anderem zu Europa, zur Mobilfunkversorgung oder zu Steuer- und Abgabenentlastungen, aber auch zur Migration. Letzteres ist wie üblich im Wortlaut in Teilen scharf formuliert, dürfte aber zumindest innerhalb der Union diesmal nicht für Streit sorgen.